habe eine Überraschung für dich. Was ist das? 20 echte Lemons. Ein Kunde von mir in der Apotheke hatte die im Safe seit 15 Jahren. Hast du mich verarschen? Lemons? Damit haben wir uns das Scheißhirn weg. Was Quaaludes angeht, sind die Lemon 714er sowas wie der heilige Gral. Ist das zu fassen? Oh mein Gott. Ich hab die immer für einen Mythos gehalten. Dreimal so stark wie alles, was man heute kriegen kann. Was für geile Geschichte. Oh Mann, Donny wusste wirklich, wie man feiert. Er hatte sie für einen besonderen Anlass aufgehoben. Mein Geburtstag oder die Heilung von einem Flipper, oder? Dass unser Geld sicher in der Schweiz eingetroffen war. Damit haben wir uns das Scheißhirn weg. Thank you. Also mein Wochenende ist schon komplett verplant. Also mein Wochenende ist schon komplett verplant. Mein Wochenende ist schon komplett verplant.